Ich kann sie nicht besser machen. Dann stirbt der Deal und die Verantwortung tragen Sie. Nachdem ich die Unruhe etwas gelegt hatte, widmeten wir uns im Vorstand der Überlegung, wie man die Prognosen verbessern könnte. Faktisch ging es Ihnen darum, die Zahlen so lange um jeden Preis zu schönen, bis der Deal sich rechnete. Sie fanden das der Bedeutung des Projekts angemessen. Die Höhe der Verluste war für uns nicht entscheidend, da klar war, dass wir staatliche Bürgschaften bekommen werden. Wir haben jetzt 20 Milliarden bekommen. Wenn die nicht reichen, wird die Hand nochmal aufgehalten. Bis zu 500 Milliarden sind garantiert. Sind ja alles nur Steuergelder letztendlich. Wir sind systemrelevant. Too big to fail. Die können uns nicht gegen die Wand fahren lassen. Dass lineare Entwicklungen auf Dauer nicht durchzuhalten sind, lehrt schon die Biologie. Eine Bakterienkultur kann für eine gewisse Zeit exponentiell wachsen. Aber irgendwann reicht der Nährstoff nicht mehr und sie bricht plötzlich zusammen. Man tut sich schwer zu erkennen, wann solch eine Entwicklung endet, wenn man selbst mittendrin steckt. Das ist, wenn man so will, der menschliche Faktor. Der Mensch ist angstgetrieben. Das sehen Sie an meinem Kollegen. Aus einer kleinen Krise macht die Angst eine große. Diese irrationalen Ausschläge sind mathematisch nicht vorhersehbar. Aber wir arbeiten daran, potenzierte Angst in unseren Modellen zu berücksichtigen und einzupreisen. Da laufen Sie auch, bis tatsächlich abgekommen wird. Wann müssen Sie damit beginnen, um auf 60 Milliarden man zu kommen? Man sollte wirklich mal wieder Markt. Wenn Sie jede Sekunde 1 Euro zum Fenster rauswerfen, in der 90. Minute kommt der Schluss. Die Vernichtung traditioneller Gewerbe und Industrie. Wie viel Risiko wollen wir eigentlich? Und bis dahin wollen Sie gewinnen. Wir sind alle nur noch Geister. Die einzige Chance, den Deal noch zu stoppen, war der Aufsichtsrat. Ich wollte den Bericht über die unklaren Risiken dort einbringen, am Tag, als über den Ankauf beschlossen werden sollte. Der Aufsichtsratsvorsitzende wehrte ab. Sie hätten schon genug Papiere. Dafür sei einfach keine Zeit mehr. Als ich darauf insistierte, hat er mir untersagt, das vorzutragen. Über den Umbau eines Pförtnerhäuschens hat man diskutiert. Aber für diesen Deal hat man nicht mal eine Ausschusssitzung einberufen. Da sind Dinge gelaufen, das kann man eigentlich keinem erklären. Keinem vernünftigen Menschen. Das ist nicht Burundi-Klabundi. Das ist Deutschland. Es war ein Geschäft mit einem extrem interessanten Ansatz. Transatlantic Hero zu werden, das war ja was wert. Das war ja die Vision. Man darf zwischendrin nicht vom Gas gehen. Sie hören ja auch nicht auf, Fußball zu spielen, weil Sie wissen, in der 90. Minute kommt der Schlusspfiff. Da laufen Sie auch, bis tatsächlich abgepfiffen wird. Und bis dahin wollen Sie gewinnen. Und dann kam die entscheidende Sitzung, wo es hieß, fertig verhandelt, jetzt wird abgestimmt. Ich hätte da ganz klar sagen müssen, das ist ein Blindflug, da stimme ich dagegen. Und dann seht mal zu, da braucht ihr einstimmige Beschlussfassung. Da müsst ihr mich eben vorher rauswerfen. Ja, das hätte ich sagen können. Niemand wurde gezwungen, dem Kauf zuzustimmen. Es war ein einstimmiger Beschluss. So falsch kann es dann doch nicht gewesen sein. Man muss sich das mal so vorstellen. Man steht da ganz alleine. Der Aufsichtsratsvorsitzende, alle Vorstandskollegen, das Projektbüro, alle sagen, das ist der Deal unseres Lebens. Und als einziger sagt man, nein. Ist über 37 Jahre bei so einem Institut. Sie sind da nicht derjenige, der jetzt dann sagt, ich habe den Stein der Weisen, ich bin dagegen. Das kann Ihnen jetzt jeder Staatsanwalt sagen. Wenn Sie das alles so wahrgenommen haben, dann hätten Sie eben nicht nur den warnenden Finger heben müssen, dann hätten Sie einfach aufstehen müssen und sagen, ich unterschreibe das nicht. Leute, die es besser wissen müssten, heben die Hand und nicken das ab. Es sind die vielen Schwachen. Tut mir leid, ich habe Frau und Kinder. Die wirklich gefährlichen Leute, die sind schwach. Die sind unberechenbar und sie kommen nachts und von hinten. Mein Vater war lange in Gefangenschaft. Er ist 1947 bei seinem dritten und erst dann geglückten Ausbruch zu Fuß von Metz hunderte Kilometer nach Hause gelaufen. Stand vor der Tür. Seine Mutter öffnete. Zwei Jahre nach dem Krieg. Die Eltern denken, unser Sohn ist gefallen. Und dann steht er da. Die Mutter erkennt ihren Sohn nicht. Er war zwei Jahre im Bergwerk. Er musste Kohle schaufeln, in niedrigen Stollen auf Knien. Ich erinnere mich, mein Vater hatte an unserem Steg ein Boot liegen. Sein Segelboot. Das war sein Ein und Alles. Einmal war Wind. Er musste das Boot an den Steg manövrieren. Es war schwierig für ihn, das richtig festzumachen. Er hat zu zittern angefangen. Am ganzen Körper hat geschlottert, dem ist der Schweiß runtergelaufen, wo du sagen kannst, manifester Stress. So ein stolzer Mann. Als der Vertrag in Kraft treten sollte und ich dann diese ganzen Bilanzunterlagen bekam, also mir ist es schwarz vor Augen geworden, weil es war alles noch viel schlimmer, als ich vermutet hatte. Paula hatte noch zusätzliche Risiken in zweistelliger Milliardenhöhe. Auch in den strukturierten Kreditportfolien, in denen beispielsweise Kredite aus dem amerikanischen Hypothekenmarkt enthalten waren. Damit diese Risikopositionen erstmal nicht in der Bilanz bei uns auftauchen, haben wir eine Spezialgesellschaft gegründet. Da hat man solche Geschäfte abgewickelt. Wenn man will, etwas undercover. Da hat die Aufsicht nicht reingeschaut, die haben den Sitz auf die Kanalinseln verlegt. Aber die Risiken verschwinden ja nicht, wenn man sie verpackt und auslagert. Diese Kreditpakete haben sich aus sich selbst heraus vermehrt. Dass das auf eine Explosion zuläuft, das sehen Sie jetzt. Die Loslösung der Finanzsphäre von der Realsphäre. Welchen Nutzen hat der Gewinn einer Bank? Ein Produktionsunternehmen investiert in Forschung, in die Produktverbesserung, in die Produktivität. Und die Investmentbank? Schafft mit ihrer Geldvermehrung ein Perpetuum mobile und rast damit wogegen? Ohne staatliches Geld hätte uns die Fusion in den Abgrund gerissen. Dann wären wir alle weg vom Fenster. Okay, such is life. Anyway. More fucked up ist, die Politik hat Risikooptionen im dreistelligen Milliardenbereich, wenn man so will, verstaatlicht. Die haben das eingelagert in eine Art Bad Bank und haben es FMS-Wertmanagement genannt. Klingt so, als ob da noch mal Werte rauszuholen wären. Da ist fast alles tot da drin, Schrott. Die Bad Bank ist staatlich. Über den Bankenrettungsfonds muss ständig neues Geld nachgeschossen werden. 2012 waren es 10 Milliarden. Bis 2020 sollen 40 Milliarden dazukommen. Die Politik wollte doch die Fusion. Schieben Sie es doch nicht auf die Politik. Sie wollten weitermachen. Business as usual. Dafür brauchen Sie Milliardenkredite. Ich habe am Abend vor der Vorstandssitzung erst die Entscheidungsunterlagen bekommen. Und dann habe ich die ganze Nacht dran gesessen. Ich habe den Verantwortlichen morgens früh angerufen und habe gefragt, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Dann hat er es von der Sitzung runternehmen lassen. Dann wurde das Ding nicht verabschiedet. Ich habe gedacht, jetzt müssen die mir doch dankbar sein. Ich habe der Bank einen Milliardenschaden erspart. Dass sie mich dann so rasiert haben. Damit habe ich nicht gerechnet. Sie müssen schreien, damit sämtliche Händler checken. Oha, ich bin Apparat. Davon was das haben. Ist der Deal, damit so Sie erstmal durchdrehen. Ich bin allein. Geschlagen mit dieser Einsicht. Der Aufsichtsratsvorsitzende. Ich verfolge hier den Aktienkurs. Alle Vorstandskollegen. Geht ja alles den Bach runter. Darf ich Sie an Ihren Vertrag erinnern? Paragraph 23, Verschwiegenheitsklausel. Sie dürfen über betriebliche Interna nicht sprechen. Sie kennen die Konsequenzen. Wollen Sie uns drohen? Entzug der Pension? Verlust unserer Privilegien? Schadenersatzklagen wegen Rufschädigung? Sie wissen, was wir über Sie wissen. Wir halten uns zurück. Wir erwarten, dass Sie das auch tun. Im Grunde eine Win-Win-Situation. Sie und Ihre Condottieri, Ihre ehrenwerte Gesellschaft, raubt länderübergreifend, kontinentübergreifend. Die rauben ganze Bevölkerungen aus. Mein lieber Kastein, Sie beleidigen Ihre eigene Intelligenz. Auf den Barrikaden, die Sie da errichten, werden Sie als Erster verbrannt. Vergessen Sie nicht, wie viele Jahre Sie in der Verantwortung standen und nichts gesagt haben. Warum sprechen Sie erst jetzt? Warum so spät? Ich hatte massiven Druck und habe mir gedacht, du musst dieses Desaster wirklich beenden. Das ist nicht mehr deine Bank. Wenn man nicht mehr in dieses System passt, wird man abgestoßen. Das muss man akzeptieren. Ich habe mich viel mit Leuten unterhalten, habe Rotwein getrunken und andere Dinge, ja. Auch mal mir einen hinter die Binde gekippt, um den Kram zu vergessen. Dann legen sie auch an Gewicht zu. Also sagen wir mal, da ist man in einer Gefährdungssituation, wo man auch einfach mal umfallen kann und ist tot. Zwei Tage später wurde ich in der Sitzung rausgebeten. Dann wurde mir mitgeteilt, dass ich mit sofortiger Wirkung aus der Bank ausscheide. Ein Formular. Muss ich jetzt hier unterschreiben? Fertig. Kein Händedruck. Ich bin in den Bergen aufgewachsen.

Was glauben Sie, warum Hitler die Schweiz nicht besetzt hat? Man überfällt doch nicht seine eigene Bank. Mein Vater hat sich da nie bereichert. Ist immer anständig geblieben, sagt er. Wir hatten viel Vermögen. Das war dann 48 alles weg. Irgendwie musste die Bundesrepublik die Kriegsschulden ja loswerden. Haben sie einen Währungsschnitt gemacht. Wer 10.000 Reichsmark auf dem Konto hatte, hatte dann nur noch 7,5% davon. Also 750 Mark. Das ist die Methode der Wahl, Staatsschulden schnell zu beseitigen. War ein Geheimplan, wusste ja niemand davon. Das wird wiederkommen. Die drucken schon die neue Währung. Wie die nennen, keine Ahnung, aber gedruckt wird die schon. Morgen gibt's die an den Bankomaten. Ich schaue zu, dass ich meine Mandate loswerde. Ich muss mir überlegen, was mache ich mit dem Fahrer. Ich bringe es kaum übers Herz, ihm zu sagen, dass ich ihn nicht mehr brauche. 37 Jahre hat er mich gefahren. Ich habe mit ihm mehr Zeit verbracht als mit meiner Frau. Ich fahre ja keinen mehr. Die sitzen ja immer hier. Das wickelt sich alles sehr ordentlich ab. Er will für mich noch die Weihnachtspost machen. Das lasse ich ihm. Ich kann Rollstuhl, ich kann Briefmarke, ich kann Windel. Ich kann Fencheltee, ich kann Weihnachtspost. Aber ich kann nicht Siechtum. Das ertrage ich nicht, da will ich nicht zusehen. Hab die alle anders gekannt. Will sie so in Erinnerung halten. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass die Bank mich schlecht behandeln will. Dass das als eine faire Lösung hier verstanden wird. Es wird ja für alles gesorgt. Hier kriegt man nur das, was einem vertraglich zusteht. Bürostuhl war sechsfach verstellbar. Der hier ist nur dreifach. Ich hatte immer Softlan-Rollen drunter. Jetzt habe ich billigere, die sind laut. Kein Wunder bei dem Bodenbelag hier. Ich hatte oben immer Teppich. Ich war so blöd. Habe ich nicht vorab reinschreiben lassen in meinen Vertrag. Ist nachträglich nicht einklagbar, das wissen die genau. Vorhänge gingen bis zum Boden. Jetzt gibt's gar keine mehr. Gut, wir haben auch keine Fenster. Mein Fahrer steht mir ja zu. Qua Vertrag. Aber der darf nicht mehr auf dem Parkplatz für den Vorstandsbereich. Ich muss in die Mitarbeitergarage. Da hat keiner einen Chauffeur. Da fällt man richtig auf. Ich öffne die hintere Tür, lasse ihn aussteigen, schließe sie wieder und trage selbstverständlich die Aktentasche. Der Weg ist ja jetzt etwas weiter. Die ist ja leer, bis auf das Pausenbrot und die Teebeutel. Ich lasse ihm das, seinetwegen. Wenn ich hier reinkomme und der Etagendiener bleibt sitzen, denke ich, der hat es auch nicht mehr nötig, weil ich nicht mehr im Vorstand bin. Wenn der aufgestanden wäre, hätte ich gedacht, Mitleid habe ich nicht nötig. Was ich nicht verzeihen kann. Ich kann's nicht. Ich werde da auch nicht gnädig sein. Ich kann ihm nicht verzeihen. Ich habe ihn wirklich immer wahnsinnig gemocht. Ich verzeihe ihm nicht, dass er sich weigert, in größeren Zusammenhängen zu denken. Welchen Nutzen hat der Gewinn einer Bank? Wollen Sie uns drohen? Die Griechen, die diese Schulden nach jetzt oben bezahlen oder nach unten müssen, haben die Schulden Entzug auch nicht der Pension, ein Perpetuum mobile. The sky is the limit. Verlust unserer Privilegien. Welchen Nutzen hat der Gewinn einer ich Bank? Weiß, was Sie jetzt denken. Schadensersatzklagen wegen Rufschädigung. Eher kommt ein Kamel durch das Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Ich weiß, was ich tue, weiß, was ich tun kann. Ich halte mir zugute, bei der Bank die Dinge auf das richtige Gleis befördert zu haben. Fehler verhindert zu haben. Sicherlich nicht alle und immer. Aber man muss da auch seine Grenzen sehen und wissen, was man tun kann. Sie können nicht der Retter der Welt sein, ein Salvator Mundi. Sie müssen wissen, wie groß Ihre Bataillone sind und wie weit Sie damit kommen. Jetzt mache ich die Dinge, die ich früher nicht machen konnte. Ich lese, was mich interessiert, jenseits eines höheren Zwecks. Die jeweils aktuelle Papstbiografie. Nein, die Bibel. Und was folgt aus Ihrer Bibellektüre? Warum soll ich aus der Verdeckung kommen, mich outen, öffentlich den Ankläger spielen? Ich bin Buddhist. Die einzige Religion, die keinen Krieg legitimiert hat. Zorro trägt immer eine Maske. In Tunesien hat ein Gemüsehändler, der sich auf dem Marktplatz verbrannt hat, eine Revolution ausgelöst. Dann fragen Sie unseren Fahrer, er bringt Ihnen den Kanister. Glücklich das Land, das keine Helden braucht. Ich verfolge hier den Aktienkurs, hat so seinen Grund.